gesund. Sieben nach Madeira, das ist dem Geister viel zu weit. Das wird sie nicht halten, doch will sie ja dorthin. Nur mein armer Engel, ich hoffe, du leidest nicht zu sehr. Ich zähle die Tage bis zu deiner Wiederkehr. Zur Ruhe, hetzt es von Ort zu Ort. Kaum sind wir wo angekommen, wird sie schon wieder fort. Heute auf deinem Faden, morgen zurück ans Meer. Atemlos mit wunden Füßen keuchen wir hinterher. Am Schluss sind auf den Beinen, was hat sie weg auf vor? Wohin will sie? Sie immer in Dauerlein. Wie geht es dir? Wie sieht sie dann noch? Wann kommt sie mal an dir? Spieglein, ein graues Haar, Kiskotschatura. Seit Mama tot ist, mein Engel fehlt sie mir noch viel mehr. Rudolf 40, 28 und er sekiert mich sehr. Wie kommt sie zu uns? Was hat sie vor? Wohin will sie nun ziehen? Wie geht es ihr? Wen sieht sie noch? Wann kommt sie mal ans Spiel? 18 Jahre läuft sie schon, panisch der Angst vor dem Nichts davon. Da wird man doch mal fragen dürfen, ist sie immer noch schön? Oder?